Und los. Wir müssen sie etwas hochlegen. Da kommt er rein. Oh. Das ist die demografische Katastrophe in China. Es gibt ja kaum noch Frauen. Die Frauen sind weg durch die Ein-Kind-Geschichten. Sind jetzt keine Frauen da. Jetzt rauben die rundum die Babys in den Nachbarländern. Das ist eine richtige Katastrophe zurzeit. Jetzt habe ich die vier Wiegen und hier sind vier Babys drin. Und die werden hier mit diesem Traverse verschweißt. Da kann man die nicht mehr rausnehmen. So. Mein kleines Mariechen, du kommst jetzt hier rein. So. Dann kommen die vier Wiegen in eine Kirche. Und in der Kirche wird der Pfarrer auf meiner Bitte hin predigen über den Kindermord in Bethlehem. Ist ja auch schon grauenhaft. Aber stellen Sie mal vor, ich komme nach Hause, Ihr Schätzchen ist weg. Stellen Sie mal vor, das ist eine Hölle. Und das ist, damit die... Ja, nein, die will ich klauen. Damit die nicht geklaut werden können. Komm her, Schätzchen, tu dich nicht schön. So. Und das schweiße ich hier kurz an. Das ist noch nicht mal eine halbe Minute. Noch nicht mal ein paar Sekunden. Aber dann können sie es nicht klauen. Ja. Und man hat... kann die auch schaukeln. Ja, aber wie? Kippt auch hier. Hat den Schwerpunkt drin. Anatol. Oder als Don Quixote nach Marienburg kam. Ein Feature von Ulrike Janssen. Wir befinden uns hier im Museum Insel Hombruch, ein Museum für Kunst, Landschaft und Architektur. Karl Heinrich Müller war der Initiator und Stifter des Ganzen hier. Und der hat sich zu der Zeit mit Architekt Herrich und einigen anderen Künstlern zusammengetan, ja, um sich hier sein Paradies zu schaffen. Ich kenne den Anatol seit 15 Jahren, seit ich hier beschäftigt bin. Und also der ist eigentlich permanent auf der Insel. Das ist sein zweites Zuhause hier. Er arbeitet halt hier. Ja, es ist schon eine eigene kleine Welt, die er sich da geschaffen hat, könnte man sagen. Ja. Guten Tag. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Ja. Was wissen Sie über den Anatol? Der Anatol ist irgendwann in den 60ern, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Ich glaube aus Tschechien oder aus Ungarn, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube aus Prag. Manchmal schweißt er, manchmal hämmert er. Ja, er nennt die Wächter, diese Soldaten. Ja, nee, Soldaten sind es ja nicht. Er war Polizist und da baut er jetzt halt Wächter, die uns beschützen sollen, so ungefähr. Ich weiß, da gibt es ein Krokodil, glaube ich, und ein Torpedo. Genau, und es gibt auch so eine Falterbank-Jesus-Geschichte. Die da, ne? So ist er. Und das Klavier aus Eisen. Und dann diese dunkle Hütte und die vielen Figuren. Man wusste nicht, ist das jetzt ein Friedhof oder ist das... Ja. Oder auch diese schwere Karren, ne? Da liegt doch auch ein Kreuz drin. Ja, ne? Also da hat man schon schwer an seinem Kreuz zu ziehen, wenn man den bewegen möchte. Wenn dir das zu kalt ist hier, fahren wir in die Cafeteria, kein Problem. Weile ich hier. Da hat der Müller dieses Anwesen hier gekauft und rundherum war Bauernland. Das hat der Müller zugekauft und dieses Haus habe ich entwickelt. Das ist nachempfunden aus Ostpreußen, weil ich das wie zu Hause haben wollte. Das waren die Bauernhäuser, naja, wollen wir mal sagen, der kleinen Leute waren ungefähr so gebaut, nur ich habe es größer gemacht. Und dann das Land hier rundherum. Nicht? Das habe ich jetzt alles voll genagelt. Und das habe ich so genagelt, dass das bleibt. Da sollen sich Leute erfreuen, denn ich bin im 83. Aye, aye, Sir, da muss man von Bord. Das geht über Nacht ganz schnell. Holzbohlen, Fensterläden, Ziegelsteine. Ich lebe. Ich bin gerne unter Menschen. Türen. Ich bin gerne fröhlich und traurig. Mir fällt das Bildermachen leicht, weil ich ganz unbekümmert bin. Die Wächter, Sackleinen, Königsstuhl, Leinwandfetzen, Beuysstuhl, Bleistuhl, das Klavier aus Eisen, Palermo-Stuhl, das Bleihaus, Pangenese. Wir hatten so eine riesengroße Birke. Naja, wohl dieser Birken, den habe ich ja angepflanzt mit dem Dr. Korte, der hat mir geholfen. Und auch die Birke hier vom Tür. Genauso, wenn ich aus der Tür kam bei uns, war so ein niedriges Häuschen, da war eine Birke. Wir nannten die Birke Gretchen, weil meine Mutter Margarete ist. Wo ich Mutter zu sage, ist aber meine Mutter nicht. Ich will das immer nicht. Weil ich ja Herzfeld heiße und meine Eltern hießen Hirschfeld. Ich bin ein Findelkind. Ich erklärte mich selbst zum Maler und gab mir den Namen Anatol, weil mir Karl-Heinz nicht gefiel. Und wenn Sie draußen sind, dann sehen Sie diese Eisenkerle da. Und das verstehen manche nicht, die sagen denn, der Anatol und der Stahl und so. Die müssen ja mal fragen, warum mache ich das überhaupt? Warum habe ich da diese große Kanone, wiegt 6 Tonnen? Allein das Rohr wiegt schon 4 Tonnen. Warum habe ich das überhaupt gebaut? Weil ich sah, als 14-jähriger Junge, wie so Panzer, wenn die da ankommen und ballern da rum und walzen alles nieder. Ich bin ja da in der Nähe von Marienburg-Danzig gewesen, wo diese große Kesselschlacht. Das war eine furchtbare Schlacht. Die Russen kamen da nicht durch. Die Rote Armee, die ist dann oben durch Ostpreußen durchgebrochen, hat dann diese Kesselschlachten gemacht und stieß auf Marienburg. Und wir wohnten in der Nähe dieser Stadt, wo dieses große, schöne Schloss war. Am 21. Januar habe ich Geburtstag, war ich 14. Und am 24. war die Panzer da. Ich war aber bis zu 14 Jahre, hatte ich noch nie was gesehen vom Krieg. Bei uns war ja nichts. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Dieses ganze Ostpreußen war so, als wenn es gar keinen Krieg gäbe. Die Leute hatten zu essen, wie tiefer Frieden, da war nichts. Und wenn ich jetzt zurückdenke, war das damals nur Schrecken und Angst. Angst blockiert ja den Menschen. Wenn sie als 14-jähriger Junge auf dem Feld stehen und der Russe zieht die Nagant-Karabiner durch, nebenbei hatten sie schon Nachbar erschossen, alles betrunken. Ne? Warum waren die alle betrunken? Angst. Für die waren die Deutschen die absoluten gefährlichen Leute. Ja, was haben wir denn auch gemacht? Wir sind in dieses friedliche Land einmarschiert. Man muss sich vorstellen, bis unten an die Wolga. Dann hauen alles kaputt. Und das hat man als Kind ja erlebt. Richtig erlebt. Diese Sachen sind so tief eingemeißelt, dass die aus den Knochen nicht rausgehen. Nicht? Wie Simplicissimus in dem 30-jährigen Kriege. Wir armen Menschen hier im Leben. Wir irren hier und dort herum. Die Sonne, der Pfeil, der Wind, verbrennt, verwundt, weht hin. Mit Feuer, Schärfe, Sturm, mein Augen, Herze, Sinn. Wir werden immer mehr und mehr, bald in die Längen und in die Krümm und hier und dort herumgeschmissen. Man wird vom Winde weggerissen. Wir schweben in dem Wüstenmeer. Ich habe ja vorher, bevor ich an die Akademie aufgenommen wurde, eben durch den Beuys, der das wollte, da habe ich Bilder gemalt. Ich kann auch heute noch prima Bilder malen, weil ich guter Porträtist bin, weiß ich. Ich kann porträtieren. Ja, konnte ich schon als Kind. Ich habe unseren Lehrer in der Schule gemalt als Hitler. Das fand er wunderschön. Und da war der unheimlich stolz. Wenn ich das immer nur zurückdenke, was immer so ein Mensch mitgemacht hat, ne? So ein kleiner Kerl, ne? Voller Angst und einer gewissen angeborenen Verschlagenheit. Die werden ja verschlagen, wenn sie dauernd Prügel kriegen. Ducken sich so lange, bis das Ducken zum Verhalten führt. Das ist ganz einfach. Oder ich, so 14 Tage nachdem dieser Angriff war, mussten wir zurück, weil da die Schlacht erst richtig losging. Da mussten wir 30 Kilometer zurück. 62 Panzer habe ich gezählt, die alle abgeschossen waren, rundherum. Nun stellen sich mal die Frauen und die Kinder und alle vor, wie die Soldaten, die hier sehen, dass da Hunderte oder Tausende erschossen liegen. Ja, das ist aber wirklich, das kann ich Ihnen sagen, das ist die absolute Hölle. Das ist die absolute Hölle. Denn die da kommen und schießen und morden, ich hab's ja gesehen, ein totes Schossen, das ist ja nicht zu verstehen. Angst, immer Angst. Man lebt nur mit Angst, sonst kann man gar nicht atmen. Und das hat natürlich den Anatol geformt, der jetzt hier sitzt in seiner Bauernbude auf diesem alten Stuhl. Und deswegen lebe ich, komme jeden Tag hierher. Jeden Tag, außer wir verreisen ein bisschen an der Nordsee, besser atmen. Aber ansonsten bin ich immer hier. Die Birke Gretchen, diese Eisenkerle, die Kreuzblume. Ich will nichts erreichen, nur reflektieren, was das war. Der Fisch, der Schmetterling. Ich erzähle auch gern Geschichten. Eisen, Blei, Holz und Stein. Man stellt sich selbst dar und sucht damit nach einer Antwort auf das Leben. Bilder aus dem weißen Stall, die Schnecken der Kinder. Stahltisch-Handaktion. Haben die ersten Schnäpse getrunken bei russischen Soldaten. Es gab da auch sehr, sehr liebe Menschen, muss man sagen. Doch, wir mussten ein Denkmal bauen. Das waren 5 erwachsene Männer. Unser Vater hat auch dann gearbeitet. Wir konnten da nicht fliehen. Es war so schnell die Armee da. Und ich als Pfiffi dabei, so anrühren, anreichen. Und da kam auf einmal einer an. Popokovnik ist ein Oberst. Mein lieber Freund, er hat aber eine Uniform an. Habe ich aber geguckt. Kam der an mit so einem Soldaten. Stieg aus dem Jeep aus. Der Soldat stand daneben. Der wurde wie aus Blei. So stand er da. Wenn er die Tür aufriss, meinte ich, och, ich denke, von wegen hier der Hundensturm von Felix Zahn. Mit laut jauchzendem Ruf, dumpf donnerten, polterte Rossehuf. Ist ja das kalte Grausen. Dann habe ich gedacht, Mensch, die Offiziere, boah. Der sagte, meine Herren. Der sagte nicht hier, ihr Sklaven. Nein, sagte, meine Herren, wir bauen ein Denkmal. In dem Kampf für Freiheit und alles, was passiert ist, zur Ehre der Gefallenen. Jetzt hat es ja an der Schule immer gehört, die Juden, klein, pucklig. Das haben die uns unterrichtet in der Schule. Die Sechsernase, schwarzes, blau-schwarzes Haar in Locken meistens. Das lernt man in der Schule, so wie Rechnen und Schreiben. Hat dann nach dem Krieg überhaupt keiner drüber gesprochen. Das haben die mit uns, mit den kleinen Kindern, richtig geübt. An der Tafel richtig gezeichnet, der Lehrer. Und da stand er, der sah aus wie von der Leibstandarte Adolf Hitler. Groß, blond, blaue Augen. Leonid Schulmann hieß der. Und haben Sie keine Furcht, wenn die Soldaten mal sehr betrunken sind, müssen Sie nicht unbedingt abends rausgehen, sagte er. Ja, es ist ein Krieg, schlimm. Ja, hat er da vielleicht alles im Griff? Da gibt es nichts. Ganz korrekt wurden wir behandelt. Und es waren noch zwei deutsche gefangene Soldaten dabei, die diese wunderschöne Schrift, die haben ja eine andere Schrift als wir, die mussten die machen. Und an der Spitze, das war meine erste Arbeit an einem Bau, da war ein dicker Stern. Und ich bin derjenige gewesen, der die Spiegel eingeklebt hat, in die Holzform. Das hat alles was mit meiner Bildhauerei zu tun. Das sind so erste Prägungen, glaube ich, in meinem Leben gewesen. Schmerzstunde, Eisenmänner, Geburtsaktion. Gab es früher so einen Ausdruck, das hieß Sprudeln. Respekt ist wichtig. Wenn Abfälle herumliegen, verwandle ich sie in Erscheinungen. Damals, das weiß ich noch ganz genau, in Ostpreußen, so einem verlassenen, größeren Bauernhof war da. Da war ja alles tot. Die Tiere lagen teilweise tot auf dem Hof. Und ich habe erst mal geguckt, ob da welche rumschleichen. Das ist ja eine weite Welt, dieses Ostpreußen da, wie Steppe. Und dann war da so ein Zimmer, wo auch die Möbel alle kaputt gehauen. Und da lagen dann da in dem Regal noch Bücher. Dann schien die Sonne so ein bisschen rein in die Trümmer. Und da habe ich das erste Mal gelesen, dieses wunderbare Buch von Cervantes, Don Quixote. Und das war für mich, ich habe richtig laut gelacht. Der Ritter, dieser mit den langen, dürren Beinen, wie der da stand mit seinem Knappen, dem kleinen Dicken da mit dem Maultier. So sagt er, guck mal da, die Lanze eingezogen und dann da drauf in die Flügel rein, die ich werde euch mal lange nach vergeben. Oder wie der da herumstolziert, nicht, und fällt da unter die Damen des Weins. Da in dieser Kneipe. Och, und er verliebt sich so. Und diese alte Dame, die da ist, die wohnt schon mit Haare ganz grau. So unser alter Dick und so ein 14-jähriger Junge, der denkt, boah, so eine alte Oma, ist er dann bekloppt. Nicht? Deswegen lacht man doch, dass da ein Mann ist, der da als Ritter ist und da so ein verludertes Weib da. Nicht? Das war ja bei uns, wo die Kinder bei sind, sagten wir, das ist eine Hure. Nicht so schön. Da jetzt habe ich das jetzt spät noch so erfahren, weil ja manche Frauen sofort mit den russischen Soldaten Kontakt aufnahmen. Aber wenn man richtig überlegt, haben die das wegen der Kinder gemacht, weil die Hunger hatten. Die Soldaten bringen ja gleich was zu fressen mit, weil sie ja diese Erdwärme der Zuneigung, die ja da bei diesen jungen Soldaten, ja, die sprühen ja vor Kraft, vor Erregung durch diesen Kampf, durch diese Todesnähe. Das treibt die ja an. Und das habe ich da so erfahren und immer beobachtet. Nicht? Und dann dieser edle Ritter, nicht, wo jeder sagt, ach, da kommt er, den Hut, verneigen sich. Ich habe richtig laut gelacht, wenn da ein Russe vorbeigekommen wäre, so ein Soldat, der da vielleicht ein bisschen plündern wollte, der hätte mitgelacht. Niemals ward ein edler Bote so bedient von Damen süß wie der große Don Quixote, als er seine Heimat ließ. Zarte Mädchen pflegten ihn, Prinzessinnen sein Rösselin. Bei uns in der Nähe war ein Dorf, Kalve oder so ähnlich hieß das. Da hatten die Panzer die ganzen Häuser kaputt gefahren. Da war keins auf dem anderen. Oder bei Marienburg. Da war ich beim Leichenräumkommando bei den Russen. Die nehmen so die Bengels da und dann die Männer alle, die da noch rum waren, alte Männer. Ja, und da war ein großes Loch irgendwo noch von Bomben oder was. Ja, und da wurden die Toten, die da waren, immer reingeschmissen, nicht? Mit der Misthacken rein und immer reingeschmissen, noch ein Pferd dabei, zwei Kinder und dann zugeschippt, alles immer so am laufenden Band. Unser Vater nahm die Mütze ab, hat dann gebetet, waren ja Tote über Tote. Und habe ich mir gedacht, das musst du dir ganz genau merken. Das ist ein Beisein bei einem plastischen Prozess. Und da war auch dieses Lesen, wo ich da in diesem Bauernhaus war und guckte und habe da den Don Quixote getroffen. Und das Tolle ist dabei, dass dieser Ritter von der traurigen Gestalt, dass der dort für mich lebend so über die Felder Marienburg, Westpreußen, dass der da war, in diesem furchtbaren, ja, schattenhaften Licht und eine Stille, wie man sie sich kaum vorstellen kann. Und diese Stille, die wünsche ich keinem Menschen, dass er die erfährt. Das ist die Stille des Todes. Der Tod ist still. Ganz still. Dann ist nichts mehr. Ist still. Alles still. Wenn Sie im Kino gehen, gucken Sie sich mal die Russenfilme an, fangen Sie an zu heulen, das kann ich Ihnen sagen. Die drehen das aber richtig. Nicht hier so kitsch, hier so, ich kann nicht mehr und jetzt ist die Welt zu Ende. Nein, nein. Nur das Bild und die Musik. Da, da, da, da, da, da. Da, da, da, da, da. Und einer zieht eine Zigarette und lässt die so fallen. Gehst in die Ecke, fällst du aus der Stiefel. Das ist es, das ist. Bleiblume, Bleibtisch, ein Mensch wird verbleit. Die Kunst bringt Dinge hervor, die Konzentration erfordern. Der letzte Gruß. Meine Bilder sind Geschichten, Zeichen von dem, was ich nicht schreiben kann. Die Frau und die Sonne. Wo bist du? Popokovnik. Kunst ist ein Begriff, der überall lauert. Erdwärme, das uneheliche Kind. Zuneigung. Drei Schwerter. Schlafender Mann. Ich war ja Verkehrspolizist. Und wenn Sie draußen sind, dann sehen Sie diese Eisenkerle. Das sind die Wächter. Und der Wächter hat ja was mit dem Beruf des Polizeibeamten nicht nur zu tun, sondern der Polizeibeamte ist ja ein Wächter. Der Wächter wird hingestellt, um das Geschehen zu beobachten und die Gefahren abzuwehren und die Verdunklung einer Sache zu verhüten. Es darf nicht nach einer Tat verdunkelt werden, sondern aufgeklärt werden. Für uns alle. Und das ist in jedem Menschen drin. Sie werden es mir bestimmt glauben. Ich vertraue darauf, dass Sie glauben. Ja, und das ist meine Heimat, Marienburg, ist weg. Und dann war ich richtig traurig, wo ich sehe die alte, schöne Marienburg. Da bin ich immer, wenn ich aus der Schule komme, habe ich auf die Madonna, ich hatte oft Angst. So. Die Madonna aus dem 13. Jahrhundert, ein Mosaik, 8 Meter hoch, das größte Mosaikbild. Und dann konnte man gucken und wenn man lang genug auf das Gesicht guckte, dann weinte die Madonna, dann war man geschützt. Als Kind glaubte man das. Unheimlich. Und ich war auch da, wo die Burg ganz zerschossen war. Dann war alles in Trümmer. Die schöne Burg. Habe ich als Kind geweint, wie ich das gesehen habe. Ja, und das sind die Ziegel von der Marienburg. Unten aus dem Keller, Klosterformat, ist so hoch. so zwei, drei Ziegeljungen haben mir eine kleine Marienburgskirche gemacht, haben die Polen gemacht, nicht ich. Sind einfach Riesenkumpels. Auf der Erde sind alle Menschen Kumpels. Ja, und guck mal den Dachsturz, der ist gotisch. Sind so Handwerker, Maurer. Hör mal zu, die machen eine Kunst, da gibt's ja nicht. Da habe ich da hier den Tisch gemacht und habe die da drauf gemacht. Und wenn ich die abstrahle mit einem Hochdruckapparat und die knallrot, war die Marienmusche meine. Leg rein. Und ist auch ein Deutscher aus Russland sind die. Kakila, korosho? Ojede. Spasiba. Russisch. Ich war bei den Russen, bei den Soldaten. Und hatte da den Namen bei den Soldaten. Malinki Partisan, das heißt kleiner Partisan. Aber ich war ein Deutscher. Die Natur macht keine Fehler. Zeige ich dir, komm, wir nehmen uns. Die Höhlenmaler der Steinzeit sind meine Meister. Geräusche sind Stimmen. Gleiche Augenhöhe muss immer gewahrt sein. Das ist die Müller sein Raum hier. Den habe ich jetzt fertig gemacht. Alles das, was der Müller von mir immer gesammelt hat, gekauft hat. Jetzt habe ich noch oben eine halbe Feldscheune voll. Das sind alles Türen, so wie die Bilder von dem Bauerndorf Garzweiler, was weggebaggert ist durch die Braunkohle. Das zum Beispiel heißt, sie wartet auf den Verlobten. Holzbohlen, Fensterläden, Türen, Ziegelsteine. Das ist ja. Saodra heißt über die Oder, ist polnisch. Der musste mir reinkommen, der Starosch saß da mit der langen Stiefel. Wie der SS. Pole, macht mir selber nach. Sagt er. Jesajen, der nächste bitte. Komm ich rein? Sagt er da am Stuhl, ich bin ein armer kleiner Junge da mit 15. Sagt er. Nehmen Sie? Sagt er, kommen Sie im Proschen. Ja, bitte, mein Herr. Und sagt er, Protestante, Katholike. Ich sage, Protestante, sind pro Champagne. Bitte, mein Herr. Sagt er, sa odra. Aber er hat noch ein Wort dabei gesagt, das möchte ich mir sparen. Sa odra, über die Oder. Da schwimme ich nach Westen, aber der Fisch schwimmt nach Osten. Wir treiben immer hin und her. Man wird vom Winde weggerissen. Wir schweben in dem wüsten Meer. Und hier und dort herumgeschmissen. Das bin ich hier. Das Kind, das Findelkind, da. Wir suchen, ob wo Ruhe sei, in dieser trüben Zeit zu finden. Wer hin nach steter Ruhe will streben, will eine Kette aus Sande weben. Und das ist eine Kreuzigung. Da habe ich gesehen, dass ein Bauer hatten die russischen Soldaten an die Scheuntür genagelt, gekreuzigt und damit eine Maschinenpistole drauf geballert. Das habe ich nicht gesehen, ich habe aber den hängen sehen. Weil der Vater wollte das Vieh losmachen, weil die Tiere, die waren festgekettet, die Leute sind abgehauen, anstatt die Kühe loszumachen, denn die werfen ja die Jungen. Und dann bluten die und schreien und schreien. Und dann sind wir hingegangen und haben die Kühe losgemacht. Und da hing der da. Die Mühle, das Rapsfeld, Traumschiff Tante Olga. Und das ist das Gebet, das heißt, gegrüßt seist du, Maria, vor der Gnade erst bei dir. Das waren auch nach Tschernobyl, gab es so eine Kirche, da war ich in der Nähe. Da haben wir als Polizeibeamter haben wir da Puppenspiel gemacht für die Kinder. Und da haben die das gebetet an dem Morgen. Und das Interessante war, das war die Schwester Hildegard, Kindergarten-Flurstraße, werde ich nie vergessen. Das war eine große Verehrerin der Hildegard von Bingen. Kunst ist ein Kräutlein, nicht für alle Leutlein. Regenmädchen, Metallschrott, Heimholung des Josef Beuys. Was ist das hier mit der Windmühle? Das ist die Müller, sein Vater, nachmittags, wo er gestorben ist. Ah. Habe ich den gezeichnet, dann bin ich hierher gegangen. Und er heißt ja Müller. Und da habe ich die Mühle drauf gemacht. Und das Interessante ist, das Porträt von Müller, mal genau das Porträt von seinem Vater, auf dem Todesbett jedenfalls. Christus der Sieger. Eisen, Blei, Holz und Stein. Und das war das Lieblingsbild von Müller. Und dann wollte mich hier der Pastor von dieser Kriegskirche in Herd, der sagte, das ist ja eine Verletzung kirchlicher Ethik, weil man, das ist nämlich der Papst, steht doch hier Papst. Und wenn man so guckt, dann sieht man sich selbst, wenn man den Papst in die Augen sieht. Dann sieht man sich selbst, glaube ich, zu wissen. Bewegt sich doch. Aber lass mal, steht hier gut. Hoffentlich bleibt das lange stehen. Schaut ein Mensch auf einen arbeitenden Menschen, tut er dieses gezielt und bewusst, so nimmt er einen Kontakt auf. Ich nenne meine Kunst ja Arbeitszeit. Er wird zum Mitarbeiter, zum Mitmenschen. Er ist gefangen. Ich bin ja kein Künstler, nicht? Ich bin ja der Anatol, das ist ja ganz was anderes. Bei mir darf jeder Mensch dabei sein, ja, sogar anfassen. Denn meine Kunst ist, einen Menschen darzustellen, mich selbst, was ich mache. Wer gut zeichnen kann, kann und darf auch Zeichen geben. So ein Panzer hat mich fasziniert. Ich habe noch ein Bild, T-34 im Angriff. Da habe ich bei den Russen mal auf der Tür, sagt der Popokovnik, der Oberst, wo der Malinki soll mal kommen. Hierher. Und da sagt er, der Malinki, der sollte mal machen, so ein Panzer. Ja, da habe ich, da war so eine weiß gekelkte Wand von einem alten Marmeladeneimer, habe ich die Farbe drauf gemacht. So weiße Farbe, die da hatten. Ein bisschen schwarz und ein bisschen rot hatte ich auch für den Stern wohl. Da habe ich da mit T-34 im Angriff, mein lieber Freund, so und dann hintereinander. Hinten brennen so irgendwelche Panzer und sowas, ne. Mein lieber Freund, dachte er, Hitlerjugend. Ich habe gleich Pipi in die Hose gemacht. Ich denke, jetzt hängen sie sich auf. Gar nicht, der fand das gut, haut mich auf die Schulter. Da oben ist die Zeichnung, wo der T-34 fährt. Ein unheimlich schöner Panzer war das, weil er wie ein Käfer war. Unheimlich einfach. Nicht dieses ganze Geschnörkel mit den Hebeln und so ein Scheiß. Nein, nur einfach, wie die Russen sind. Brumms, zack, peng, ab. Diese Kriegsfahrzeuge, das hat mich immer fasziniert, dieses Material, so schwer. Das ist ja auch das Schwert in den alten Sagen, was also geschmiedet wird da in dieser dunklen Höhle von so einem Zwerg. Und dann kommt der Ritter und damit kann er diesen Drachen, dieses mystische Tier, erledigen. Und wenn man jetzt so einen Metallberuf gelernt hat, ja, wie der Schmied, Stahlbau, sowas gemacht, das macht ja Spaß, so ein Ding hinzukriegen, nicht? Also das zusammenzubauen. Und das ist hier auch so. Ich habe eine Vorstellung, ich mache da nur einen Koloss. Und das ist für mich dann der Wächter, der, wenn der irgendwo schon steht, dann auch wirklich nicht wegzuschieben ist. Der steht dann. Oder hier diese Kanone, wiegt ja 6,5 Tonnen. Ich habe da mal eine Kunstaktion gemacht bei Mannesmann und dann hat man mir dieses Rohr geschenkt. Und da habe ich gedacht, jetzt machst du damit eine Kanone. Und mit dieser Kanone schießt du Blumensamen, Wildblumensamen, also alles von der Kornblume bis zur Kornrade, bis zur Ackerdistel. Da besorgst du dir Samen, machst ein paar Räder, habe ich auch entwickelt, die Räder. Und dann eine Achse besorgt, die Räder drauf, dann dieses Biest da von 4 Tonnen drauf. Dann habe ich mir die Feldschlangen angesehen aus alten Büchern. So 30-jähriger Krieg, wie sahen die ungefähr aus? Dann habe ich gesagt, das ist die Friedenskanone. Und die wurde mit als Vorderlader gezündet. Ich habe damit richtig geschossen. Ja, hier mal so eine ordentliche Ladung Wildblumensamen. Da haben wir auf einmal den Aaland hier in der Bude gehabt. Das sind ja solche Blätter. Übermanns hoch, der wird immer höher, immer höher. Haben wir mit der Kanone geschossen. Und dann, wo wir hingeschossen haben, da war das Zeug auch aufgegangen. die Rosenpforte, die Wegwarte, die Atomsonne. Der Demokrat ist ein Falter, der seine Metamorphose erklärt. Ich könnte niemals gefährliche Schritte lenken, zum Beispiel ein Plakat herstellen, um ein Volk anzustoßen. Wachstation des Denkens gegen illegale Gewalt. Ich könnte auch nie ein Friedensplakat machen, weil ich ungeheuer schwor, friedlich zu sein. Uniformen, die mochten mich heiß machen. Ne? Ich war beim Überfallkommando in Düsseldorf. Einsatzreserve hieß das. Sag Theaterdienst, sofort. Nachher war ich Dauerdienst, ich war immer Theater. Schauspielhaus, Opernhaus. Und da lernte ich also allerhand Leute kennen. Gründgens war ja Schauspielhaus, wenn der kam, eben kurz hin, keine besondere Vorkommen zu entern dann. Jawohl, zack, ah, mein lieber Freund. Der Gründgens wie ein Kommandeur, wenn der ankam mit dem Rolls-Royce. Saß alles, da war keine Mätzchen. Nee, nee, da war Stil. Da kam ich immer näher an diese Kunstkammern und ich wollte. Oh, das lockte schon, die Bühne, das kam immer näher. Jetzt war ich auch schon Puppenspieler geworden. Richtig mit Ausbildung, Lehrgang, pädagogische Verkehrserziehung. Da habe ich ein Erlebnis gehabt. Da kannte ich einen Herrn, Niggemann, der war Schauspieler. Ja, sagt der andere, du hast eine Stimme angeboren. Jung, ist alles da, brauchst nicht zwischendurch atmen, nichts, alles da. Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nie erjagen. Wenn es nicht aus der Seele drängt, mit urkräftigem Behagen die Herzen alle Hörer zwingt, setzt euch Perücken auf. Ja, da wurde ich aber heiß. Nicht. Ganz schnell hatte ich das raus, wie ich das machen muss, dass ich das in Bildern versetze. Das ist ja sehr einfach. Der Schauspieler, das habe ich bei mir selbst entdeckt, für mich als plastisches Element. Da kommt Josef Beuys natürlich. Eine geniale Type. Durch Zufall bin ich dem in die Arme gelaufen. Dass das so ist, du hast den Text. Der schickt dir einer zu, der ja natürlich Ahnung hat, sonst begegnet er dir ja nicht. Der begegnet ja dem Mann, weil er meint, das ist es. Das ist wie Material. Und wenn er dann begabt ist, nicht beim Fernsehen, da werden ja solche Gurken modelliert und dann laufen die als Modellgurken durch und dann sind sie auf einmal, kriegen sie eine Glatze, wie ich jetzt auch, mit 80 kriegt man ja eine Glatze und dann, ja, dann hat es sich ausgeglatzt, nicht, so gar kein Schauspieler, ein richtiger Schauspieler, da gibt es so Erich Ponto, boah, Martin Benrath, boah, oder O. Erse, und er spielte so einen korrupten General. Lieber Freund, da stellte ich fest, dass wir Menschen nur überleben können, wenn wir bei dieser großen Komödie uns auch eine kleine Stelle besorgen und mitspielen. Wir sind nicht ewig Zuschauer. Nee, nee, nee, nee, nee. Jeder Mensch ist wie ein Blatt im Walde, das von irgendeiner Buche weggeweht wird, aber auch wieder im Neuen kommen. Das heißt, die Metamorphose ist unendlich. Und das ist es. Aber es hat noch nie einen guten Schauspieler gegeben, der den Hitler, da wollte keiner spielen. Den Hitler hätte man spielen können. Dieser Irrsinn, der da kompromiert in so einem Menschen ist, den kann man ja analysieren, wo das herkommt. Ich hätte ihn gerne gespielt. Zurück. Das packst du. Dann, 4 Wochen später, treffe ich den Beuys. Nachts um 2 Uhr. bei dem zu Hause. Gleich aus dem Prozess von Kafka habe ich losgelegt. Das sah da aus wie bei Kafka im Studierzimmer. Da saß der mit dem Hut um 2 Uhr nachts. Ich sag, o Meister, verzeiht mir, dass ich überhaupt fragen darf. Auf darf ist diese Hand gerichtet. Sagt der Preuß, oh, wo habt ihr den her? Lange Stiefel, ich sah aus wie so ein Gauner, wie so ein Texaner. Ich habe da eine Koppel noch mit diesen ganzen bunten Dollars hier drauf. Mein lieber Freund, da sagt der Preuß, was machst du denn? Ich sage, ich bin Maler. Aber ohne Zertifikat. Eines können sich alle Künstler merken. Keiner ist Schaum geboren. Ich weiß aus meinem Leben, dass der Mensch, wenn er physisches Leid erfährt, dieses im physischen Raum nicht bewältigen kann. Er muss in magische Räume eintauchen. Ich bin ja stiften gegangen. Ja, das war, warte mal. Krieg ich zusammen. Da war die schwere Schlacht in Marienburg. Die dauerte ja fast 2 Monate. Da hat der Vater gesagt, wir bleiben hier. Und der Vater hatte wie eine Rübenmiete gebaut. Aber das war ein Bunker, so ein viereckiger Gang, konnte man rein. Und dann riesen dicke Erde rüber. Da sind sogar die Soldaten über uns rübergelaufen. Haben gar nicht gewusst, dass da Leute drin waren. Wenn die uns gesehen hätten, hätten die eine Handgranate reingeschmissen und wären wir alle tot gewesen. 100%ig. Und dann kam, wie wir rauskamen, da kam noch mal 2-mal so was ganz Schlimmes. Das war so schlimm, das kann man ganz schildern. Erst stellten sie den Vater hin, dann den Gefangenen, Paul Biquet hieß der, ein französischer Gefangener. Und der Nachbar Haag, ein Nachbar, war auch noch ein großer, stattlicher Mann. Und kamen 3 Russen. Und gleich den Karabiner durchgeladen. Haben die uns gleich hingestellt. Wir stellten uns auch hin, wenn die uns da hinstellen. Da hat nicht durchgeladen, ich habe das doch gesehen. Ja, und Frau, und jetter Frau, wo ist die Frau? Und brüllten die da rum. Und dann kamen richtige andere Soldaten. Und die haben dann den französischen Soldaten mitgenommen. Und, na ja, und wir gingen im Haus und dann sind die anderen auch abgehauen. Und dann sind abends 2 Russen gekommen. Und wir hatten das wie hier, komischerweise, dass ich die Scheiße da auch noch so gebaut habe. Man muss sich jetzt eine zweite Decke vorstellen. Und hier alles zu. Holzbohlen, Deckensparren. Das Haus ist eine künstliche Höhle. Windrispe. Wir liegen auf dem Dachboden und lauschen. Kamen 2 Soldaten, besoffen schon. Oh, Stara, bonjour, ja, Kobieta, Frau, wo ist Frau? Nix, Frau. Sind weg. Und dann hatte Schnaps, ja, Vater hatte Schnaps. Und dann wusste der Vater vom Lenin und vom Stalin und dann war der Sozialdemokrat, dann Rosa Luxemburg und Prost und Winne. Und dann schlugen sie dem Vater. Hatte auch das Gesicht hier ein bisschen kaputt gehauen. Und er sagt, nix, Woyner kaputt und so, Woyners Krieg. Und immer Wohnfrau und so, ja, Wodka, los nochmal. Das haben wir alles gehört. War da wurde das langsam hell. Also war das schon 8, 9 Uhr. Und dann waren die weg. Da sagt man, jetzt wollen wir aber abhauen. Wir werden jetzt weiter nach Osten gehen. Handwagen fertig machen und Schlitten aufgepackt. Und dann kam die Frau Haag angerufen und schrie und fiel immer hin und so. Den Haag hatten sie erschossen, die 2. Der lag in der Küche, tot. Ja, beerdigen. Haben wir keine Zeit mehr, die Soldaten kommen. Komm, an der Seite hinlegen, das Gesicht zudecken, ein Gebet sprechen und weg. Meine Bilder sind Geschichten, die ich nicht schreiben kann. Das Gesicht des toten Nachbarn Haag. Kann sein, es gibt auch Geschichten, die man nicht malen kann. Das Gesicht des Nachbarn Kowalski, der dem Soldaten die Stiefel küsste. aber man versucht es immer wieder. Das Gesicht des alten russischen Soldaten, der mir zur Flucht verhalf. Und dann sind wir nach Altmarkt Neumarkt gekommen, in einem Bauernhof. Waren ein paar Mal russische Soldaten, aber die taten uns gar nicht. Und da sagte die Mutter immer, wie die so lustig sein können. Ja, sagt der Vater, ich habe noch Schnaps, ich gebe denen auch noch Schnaps. Sagt die Mutter, nun las doch die jungen Menschen da jetzt noch Schnaps. Sagt der Vater, die müssen sterben. Die fahren jetzt dahin, wo wir herkommen, wo ihr immer die Kanonen hört, die ganze Nacht über. Da fahren die hin. Die fahren nicht irgendwo dahin zum Vergnügen. Die müssen sterben. Das wissen die. Gut. Jetzt aber wir. Ich bin auf der Straße, denk mich gar nicht. Kommen da zwei Polen an. Kotzt du, hier los. Nehmen mich mit. Ich war ja 14 Jahre. Nämlich mit Vieh treiben. Und zwar ungefähr 20 Kilometer von uns entfernt. Und da war ich auf dem Gutshof. Nur russische Soldaten, Panzerfahrzeuge, LKWs hin und her. Und dann das Vieh, was wir da hingetrieben haben, wurde da abgeschossen, abgestochen, ausgenommen, hingehangen. Und ich musste mit so einer Schleife die toten Tiere da so ziehen, die, dann mit den Ochsen zurück, eine neue und dann die wieder. Und nasse Füße, ja, mir weint, ich bin bald kaputt gegangen. Ich habe so geweint, ich denke, jetzt stirbst du. Habe mich wieder aufgerichtet und da war ein russischer Soldat, ein alter Soldat. Da sagt er, Malinki, Rutschi, Matka, Koina, Wojna kaputt. Und, also das war ein Schimpfen auf den Krieg. Der war nicht betrunken, war traurig, war der. Da hat er mich so gestreichelt und ich war so sauer. Dann sagt er zu mir, Domoi heißt zu Hause. Sagt er, Malinki Partisan. Guckt er nochmal. Sagt er, Idi Domoi, Matka, nach Hause. Otsches, Papa, Russki Soldat, gut, ich ab. 5 Stunden später war ich zu Hause. Die Mutter hat gesagt, die hat mich so aufgesagt, mal Karlchen, bist du da? Konnte ich nicht mehr. Der Russsoldat, den habe ich nie vergessen, meine Lebte. Ein alter Soldat war das. Vielleicht ist er gefangen, aber ein wunderbarer Mensch. Ja. Ich kenne noch das Gesicht, er hat einer so ein Gesicht, da habe ich schon mal angefangen, wollte den malen. Ne? Ich weiß gar nichts über den Anatol oder so. Weiß nicht. Der baut Sachen. Eine Eisenkanone und noch ein Eisenbollerwagen und diese Birkenwälder. Er hat das ja als Kind erlebt, wenn ich da so an die kurische Nährung denke. Ja, der hat einen Fisch gemacht. Ja. 2 Stück hat er sogar gemacht. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ritter aus Eisen und sowas. Oh, die sind schön. Anatol oder als Don Quixote nach Marienburg kam. Sie hörten ein Feature von Ulrike Jansen. Mit Anatol Herzfeld, Susanne Reuter und Daniel Werner. Ton und Technik Wolfgang Rixius. Regie Ulrike Jansen. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.